Well, thank you for coming tonight. Danke fürs Kommen heute Abend. Okay, let's turn to Matthew chapter 5. Blättern wir ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. I left my notes on my desk. Is that amazing or what? Ich habe meine Unterlagen auf meinem Schreibtisch vergessen. So, Father, bless this, I pray. Vater, segne das bitte. Nevertheless, trotzdem, in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Tonight we are in Matthew chapter 5, verse 7. Matthäus Kapitel 5, Vers 7. It says, "Blessed are the merciful, for they shall receive mercy." Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. How is it possible to be a prosecuting attorney and have that verse affect your life? Wie ist es möglich, Staatsanwalt zu sein und trotzdem diesen Vers dein Leben beeinflussen lassen? When it is your job to find people guilty. Wenn es dein Beruf ist, Leute für schuldig zu erklären. So is this saying that it is impossible for a Christian to be a prosecuting attorney? Also heißt das, dass ein Christ unmöglich ein Staatsanwalt werden kann? Because he'll never receive mercy. Weil er nie Barmherzigkeit empfangen wird. Never merciful. Weil er selber nie barmherzig sein wird. It's his job to find, you know, it's his job to prosecute. Es ist sein Beruf zu verurteilen. Blessed are the merciful. Selig sind die Barmherzigen. It doesn't say blessed is someone who gives mercy. Es heißt nicht, selig ist jemand, der Barmherzigkeit gibt. Someone who is merciful. Sondern jemand, der barmherzig ist. There's a difference between giving mercy and being merciful. Da ist ein Unterschied, barmherzig sein und Barmherzigkeit erweisen. You can perform an act of mercy for some reason or other. Du kannst einen Akt der Barmherzigkeit vollbringen aus irgendeinem Grund, and not be a merciful person. Aber trotzdem kein barmherziger Mensch sein. I was watching a documentary on Adolf Hitler. Ich habe mir eine Dokumentation angesehen über Adolf Hitler. And his secretary was saying what a wonderful person he was. Und seine Sekretärin hat gesagt, was für eine wunderbare Person er doch war. And his generals, they say, were very kind to their family. Und die Generäle haben gesagt, er war sehr nett zu seiner Familie. And the generals had very nice family lives. Und die Generäle hatten auch ein sehr gutes Familienleben. And yet they were very, very unmerciful people. Und trotzdem waren sie sehr, sehr unbarmherzige Menschen. So it's possible to be merciful, to do acts of mercy and not be merciful. Also es ist möglich, Akte der Barmherzigkeit zu tun, aber nicht barmherzig zu sein. It is also possible to not show mercy and be merciful. Es ist aber auch möglich, nicht Barmherzigkeit zu zeigen und trotzdem barmherzig zu sein. That would be in the case of the prosecuting attorney. Das wäre zum Beispiel im Falle eines Staatsanwaltes so. So the prosecuting attorney prosecutes someone. Also der Staatsanwalt versucht jemanden für schuldig zu erklären. Because this man is guilty, weil dieser Mann schuldig ist. And this man needs to go to prison, und dieser Mann sollte ins Gefängnis because gehen. This man is dangerous to society, dieser Mensch ist gefährlich für die Gesellschaft. And justice must be served, und der Gerechtigkeit muss gedient werden. But in the judge's heart, aber im Herzen des Richters, and in the heart of the attorney, und im Herzen des Anwaltes, they are quite merciful. Sind sie eigentlich sehr barmherzig. And the attorney might even visit the man in prison. Und der Staatsanwalt besucht vielleicht sogar den Angeklagten im Gefängnis. And he may even witness to him. Und gibt vielleicht sogar Zeugnis. So the thing here is that blessed are the merciful, for they will receive mercy. Die Sache ist also die, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit. Becoming a merciful person. Der Schlüssel dazu, eine barmherzige Person zu werden, is to become a broken person. Ist eine gebrochene Person zu werden. To show mercy. Du bekommst die Kraft, um Barmherzigkeit zu zeigen. From the real feeling in your heart. Von dem echten Gefühl in deinem Herzen. That you owe everything you are. Dass du alles, was du bist, einem verdankst. And have. Und alles, was du hast, to the pure mercy of God. Der reinen Barmherzigkeit Gottes. Every joy, jede Freude and distress, und auch Leid, owes itself to the free and undeserved mercy of God. Ist Schuldner der freien und unverdienten Gnade Gottes, Barmherzigkeit Gottes. If you look at that story in Matthew chapter 18, wenn ihr euch diese Geschichte in Kapitel 18 anschaut, Matthäus, there was a man who was shown mercy, da ist ein Mann, dem Barmherzigkeit erwiesen wurde, and he begged for mercy, und er fleht, show mercy. Aber dann hat er selbst nicht Barmherzigkeit gezeigt. And in Matthew chapter 18, at the end of the story, und am Ende, Matthäus Kapitel 18, am Ende der Geschichte, the Lord said, sagt der Herr, then summoning him, the Lord said to him, what verse is that? Verse 32. Vers 32. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm. He said, you wicked slave, I forgave you all. Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen. And the Lord tells a story because it speaks of what the Lord has done for us. Und der Herr erzählt diese Geschichte, weil es davon spricht, was der Herr für uns getan and hat. He's speaking to us. Und er spricht zu uns. I forgave you all. Ich habe dir alles vergeben. If the Lord did not forgive us all, wenn der Herr uns nicht alles vergeben hätte, we would have no assurance of eternal life. Hätten wir nicht die Sicherheit des ewigen Lebens. If he forgave us 99%, wenn er uns 99% vergeben we would würde, not have eternal life. Hätten wir nicht das ewige Leben. If he forgave us 99.999%, wenn er uns 99,9 periodisch Prozent vergeben we would würde, not have eternal life. Hätten wir nicht das ewige Leben. I forgave you all. Ich habe dir alles vergeben. All that debt. All diese Schuld. Because you entreated me. Weil du mich gebeten hast. You asked me for mercy. Du hast mich darum gefragt, um Barmherzigkeit. Should you not also hättest du dann nicht auch have had mercy on your fellow slave? Erbarmen haben sollen über deinen Mitknecht, even as I have had mercy on you. So wie ich mich über dich erbarmt habe. And his Lord moved with anger. Und sein Herr wurde zornig, handed him over to the torturers, und überantwortete ihn den Peinigern, until he should repay all that was owed him. Bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Ich glaube, ich habe das vor ein paar Monaten erwähnt. Like a year ago in the purpose-driven series that we did. In dieser zweckmotivierten Serie, yeah, die ich gehalten habe. That if I don't forgive someone, nicht mehr begreife from the heart, it's like this, I'm gonna hurt you by drinking corn. Dann ist es so, wie wenn ich sagen würde, ich werde dir wissen, die ich trinke. For a merciful man does himself good. In Sprüche 11, Vers 17 steht, der gnädige Mann tut sich selbst Gutes. Ist das nicht wunderbar? The merciful man does himself good. Der gnädige Mann tut sich selbst etwas Gutes. And someone said this, und jemand hat einmal gesagt, which goes along with what this pastor says. Und das passt zu dem, was dieser Pastor im Internet sagt. You will never forgive anyone. Du wirst nie jemandem vergeben. More mehr than what God has forgiven you. Als das, was Gott dir vergeben hat. Isn't that incredible? Ist das nicht unfassbar? That's the basis of being merciful. Das ist die Basis für dafür barmherzig zu sein. And it goes back to Matthew chapter 5, the first. Und es geht zurück, wie es in Matthäus Kapitel 5, Vers 3 heißt. Blessed are the poor in spirit. Selig sind die geistlich Armen. There is a kingdom. That's the building block. Das ist der Baustein. Blessed are those who are bankrupt. Selig sind die Bott sind. See themselves as inept or inadequate. Selig, dass er unwürdig sind. In our road for God. Vor Gott. They are served and then flood. Indem sie mit ihm ringen. About themselves. Über sich selbst. They know Romans 7 is very active in them. Sie wissen, dass Römer Kapitel 7 sehr lebendig in ihnen ist. Romans 7:18 with Vers 18, in mir wohnt nichts Gutes. We see Galatians 5:16 and 17. Wir sehen Galater 5 Vers 16 und 17. Flesh wars against the spirit, spirit against the flesh. Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Wow. And then the Lord says, you who have no sin, throw the first stone. Und der Herr sagt, ja, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. So a merciful person, barmherzige Person, is a person who is broken, ist eine Person, die gebrochen ist, because he senses deep inside, weil sie tief innen spürt, his true condition before God, die wahre Verfassung vor Gott, outside of his mercy, diese Barmherzigkeit braucht. It's amazing that like our lives together. Es ist faszinierend, dass unser Leben, everything that we've done, alles, was wir bis jetzt getan haben, everything that we have here, alles, was wir besitzen, is the result of his mercy. Ist die Folge seiner Barmherzigkeit. My marriage, unsere Ehe, my home, mein Heim, any gift that I might have, jedes Geschenk, das ich vielleicht any bekommen friends, habe, jede Art von Freunden, the fact that I can breathe, die Tatsache, dass ich atmen kann, still breathe, noch immer atmen is kann, his mercy. Das ist seine Barmherzigkeit. By the way, I went to the doctor and my breathing has gone from 62% to 71%. Übrigens, ich war beim Arzt und meine Lungenkapazität ist von 62 auf. Everything is still there, but the breathing is better. Die Sache ist noch da, aber das Atmen geht besser. So I appreciate the fact that I can breathe. Also ich schätze das, die Tatsache, dass ich atmen kann, die Barmherzigkeit Gottes. So blessed are the merciful, for they will receive mercy. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. And of course, if I'm merciful, I'm going to give mercy. Und natürlich, wenn ich barmherzig bin, werde ich Barmherzigkeit geben. As a part of my life. Als Teil meines Lebens. Now in Luke chapter 10, if you turn there just briefly. In Lukas Kapitel 10, wenn wir schnell dorthin blättern. This writer also brought out something else that was interesting. Hat dieser Schreiber etwas anderes Interessantes herausgearbeitet? Samaritan. Spricht über den guten Samariter. And at the end of the story, because this one man asked the Lord about eternal life. Und am Ende der Geschichte steht, denn wurde ja gefragt etwas über das ewige Leben. And at the end of the story, in verse 37, the Lord said. The one, no, he said to the Lord, because the Lord asked him about the story. Also sprach zum Herrn, denn der Herr hat diese Geschichte erzählt. And he says, who was the one who showed himself a neighbor? Und sagt, wer ist jetzt ihm der Nächste gewesen? And the Lord said, and then the Lord asked him. So he said, the one who showed mercy toward him, and then he brings out this point. Und dann kommt er zum Punkt. There was 4 points in the story. Es gibt da 4 Schwerpunkte in dieser Geschichte, die Barmherzigkeit ausdrücken. Mercy has an eye for distress. Barmherzigkeit hat ein Auge für Schwierigkeiten. Number one. Erstens. It has a heart of pity. Es hat ein Herz des Mitgefühls. Number three. It has an effort to help. Drittens, es macht eine Anstrengung, um zu helfen. And it does this in spite of enmity. Und es macht dies trotz Feindschaft oder Anfechtung. An eye for distress. Ein Auge für die Not. A heart of pity. Ein Herz des Mitgefühls. An effort to help. Eine Anstrengung, um zu helfen. In spite of enmity. Und das Ganze, obwohl es Anfechtung gibt. And the Lord said, it is better, it would have been better, he quoted the verse, if you had only known the saying, I would have mercy rather than sacrifice. Und der Herr sagt, wenn du nur verstanden hättest, Barmherzigkeit ist besser als Opfer. And this is a perfect illustration of that principle. Das ist die perfekte Illustration für dieses Prinzip. I would have mercy and not sacrifice. Dass ich ja eher Barmherzigkeit übe als opfere. Why does the Lord not say I would have mercy and not wrath? Wieso stellt der Herr nicht, es ist besser Barmherzigkeit zu üben als Zorn? But Zorn compares mercy. He contrasts mercy to sacrifice. Aber stellt den Kontrast, die Barmherzigkeit zum Opfer. Because these religious people lived a life of trying to do something. Weil diese religiösen Leute haben gelebt, ein Leben gelebt. And their inner structure of their soul was not founded in mercy. War nicht in der Barmherzigkeit gegründet. Because the first building block was not that they were poor in spirit. War nicht der, dass sie arm im Geist sind. And this is why that first one. Und deswegen ist dieser erste Stein. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Selig sind die geistlich armen, sind, denn ihrer gehört das Himmelreich. And when I find myself before God, wenn ich mich vor dem Herrn finde, helpless, als vollkommen hilflos, and inadequate in my own eyes. Und total unangebracht in meinen eigenen Augen. So important. Dann ist es so wichtig. This is something that should not be despised. Das ist etwas, was nicht verachtet werden sollte. Something that we should embrace. Etwas, das wir umarmen sollten. And remember, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Und wirklich daran denken, dass die geistlich Armen selig sind, denn ihrer gehört das Himmelreich. This is what the religious people didn't have. Das hatten die religiösen Menschen nicht. They didn't have the sense that they were poor. Sie hatten nicht dieses Gefühl, dass sie arm sind. That their life was nothing more than the result of God's mercy. Dass ihr Leben nichts anderes ist als das Ergebnis der Barmherzigkeit Gottes. They had this idea that their life was the result of what they were doing. Sie hatten irgendwie diese Idee, dass das ihr Leben das Resultat von dem war, was sie taten. Can so easily happen to every single one of us. Kann so leicht jeden von uns passieren. Our life is the result of grace. Unser Leben ist das Resultat von Gnade, Barmherzigkeit. And because of that we serve joyfully. Und darum dienen wir freudig. And we help people. Und wir helfen Menschen. And we have a faith that works by love. Und wir haben einen Glauben, der durch die Liebe tätig ist. And we serve as the Lord said to serve. Und wir dienen, wie der Herr uns befohlen hat zu dienen. And we work as Paul said, I work harder than them all. Und wir arbeiten, so wie Paulus gesagt hat, ich eifere mehr als alle anderen. And on and on and on. Und so weiter und so fort. But at some place, aber an irgendeinem Punkt, the devil can come in and deceive us. Kommen und uns verführen. Into this sacrifice versus mercy. In dieses Konzept Opfer statt Barmherzigkeit. Interesting that the Lord contrasts those two. Sehr interessant, dass der Herr diese beiden gegenüberstellt. It's better to have mercy than sacrifice. Es ist besser, barmherzig zu sein, als zu opfern. You have oriented yourself around what you are doing for me. Du hast dich um das orientiert, was du für mich tust. And because of that, you've lost the sense of being poor in spirit. Und deswegen hast du dieses Gefühl verloren, dass du arm im Geist bist. And so, because we lose the sense of being poor in spirit, weil wir das verlieren, dieses geistlich arm sein, is the brokenness that we need, diese Gebrochenheit, die wir brauchen, we lose this sense of being merciful or the reality of being religious people. Also diese religiösen Menschen, you know, we call them religious. Wir nennen sie religiös. We were there back then. Wenn wir aus dort gewesen wären, we would thought them as religious. Wir hätten sie nicht als religiös. We would spiritual. Wir hätten die als geistlich eingeschätzt. We would have probably, you know, greeted them with honor. Wir hätten sie wahrscheinlich ehrvoll gegrüßt. But these people went right by. Aber diese Menschen sind direkt vorbeigegangen. See, in the hearts, God needs to just stop us. Also manchmal muss Gott uns einfach anhalten. And remind us of this reality. Und uns an diese Realität erinnern. That, wait a minute, are you sacrificing here? So Moment mal, opferst du jetzt like hier? Our works, our service to the Lord. Unsere Werke, unser Dienst für den is Herrn. Is never a sacrifice. Ist nie ein Opfer. In a sense of now, look God, I've got it so together. In dem Sinne, sieh her mal Gott, ich habe das wirklich alles so beisammen. I don't need your mercy anymore. Ich brauche deine Barmherzigkeit nicht mehr. Now look what I'm producing. Schau mal, was ich alles hervorbringe. And you must be so blessed with my life. Und du musst ja wirklich so gesegnet sein durch mein Leben. I'm just going to turn this into a machine. Also ich mache es da wirklich weiter. This will just take care of all of the problems that you have with me. Das wird all diese Probleme aus dem Weg räumen, die du because mit mir look, hast. My good denn sieh far mal, outweighs my bad. Denn meine guten Seiten überwiegen bei weitem meine and we turn Schwächen. It into a system. Und wir machen das zu einem System. Of religiosity. Religiosität. And somewhere we lose the first building block. Und irgendwo verlieren wir diesen ersten Baustein. Which happens to everyone. Und das passiert jedem Einzelnen. Blessed are the poor in spirit. Selig die geistlich arm. Sollten wir uns merken, aufschreiben irgendwo. So that when we're devil, dann hören wir nicht auf die Lüge des Teufels, that says, der sagt, condemn yourself, verdamme dich selbst and get away from this. Entfern dich von and begin hier. To sacrifice so you don't have this feeling. Und du fängst an zu opfern, damit du dieses Gefühl verlierst. When God looks down and says, blessed are you. Und Gott heruntersieht und sagt, gesegnet seist du. Blessed are you that you've returned to this place. Gesegnet bist, selig bist du, weil du zurückgekommen bist that an diesen Ort. You understand once again that everything that you are. Dass du wirklich verstehst, alles was du bist. Everything you have. Alles was du hast. Every piece of fruit that you eat. Jede einzelne Frucht, die du isst. Every time you breathe. Jedes Mal, wenn du einatmest. It's the mercy of God. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. And then we're a merciful person. Und dann sind wir auch eine barmherzige Person. We may not see the need. Wir sehen vielleicht die Nöte nicht. That's not the issue. Aber darum geht's nicht. The issue is there mercy in the heart? Es geht darum, ob Barmherzigkeit im Herzen blessed ist. Are the merciful. Selig sind die Barmherzigen. The merciful will give mercy. Denn die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erweisen. And if they forget to give mercy, und wenn sie darauf vergessen, God will reduce them. Gott wird sie reduzieren. Back to Matthew chapter 5 verse 3. Wieder zum Vers 3. And God has a plan. Und Gott hat diesen Plan. I once preached this message on how God has a plan to maintain our humility. Ich habe mal eine Botschaft gepredigt, wie Gott diesen Plan hat, um uns diese Demut nicht vergessen zu lassen. Daniel 4:37. Daniel 4:37. It says Nebuchadnezzar said. Nebukadnezar sagte. After he spent 7 years. Nachdem er 7 Jahre lang. 7 years like an animal. 7 Jahre wie ein Tier zugebracht hat. Because he walked on the wall. Weil er auf der Stadtmauer spazieren ging. Und er hat etwas gesagt, was er hätte nicht sagen sollen. Er hat gesagt, das ist Babylon, die große, die ich gebaut habe. Das ist das Pult, das ich gezimmert habe. Die Schule, der ich diene. Das kann herauskommen aus uns und Gott hat es gehört. And he was reduced to an animal, und er wurde wirklich klein gemacht, lost his mind, bis zu einem Tier, dass er verrückt wurde, and spent 7 years, 7 Jahre verbracht hat, running around with long hair, mit langen Haaren, and long, like, it says claws like an eagle, und es steht, er hatte Klauen wie, Nägel wie ein Adler, and his secretaries and wife and everybody was in the palace, und seine Sekretärinnen und seine Frauen, die waren im Palast. Gonna go feed Nebi? Soll irgendwer rausgehen und Nebi füttern? I fed him yesterday. Ja, ich habe ihn gestern gefüttert. It's disgusting. I can't watch him eat. Grauenhaft. Ich kann ihm nicht zusehen, wie er isst. He doesn't even eat with his. He just eats with his mouth, yeah, right? Einfach nur mit seinem Mund einfach. Yeah, and then they would fill up. They probably fill up the dog bowl and bring it out. Haben sie wahrscheinlich die Hundeschüssel aufgefüllt und sie ihm rausgebracht? If they did that, I don't know. Wenn überhaupt. But they just would watch him from the window aber and think. Aus der Entfernung haben sie ihn beobachtet und sich gedacht. There he is, and he just kind of run from behind trees. Und er so hinter den Bäumen like, hervorgelaufen. Like one of those Sasquatch, you know, the Bigfoot. So wie, you know, the no. Bigfoot, you know, Bigfoot. Also wie die Yetis? Yeah, exactly. No one has ever seen one. Keiner hat die einen gesehen. Those pictures of one running behind a tree. Aber es gibt diese Bilder, wo sie sich hinter einem Baum verstecken. Actually, that was just a guy in a costume. Das war nur ein Mensch im Kostüm. And interesting. The guys who started Bigfoot, by the way. Der Mensch, der dieses, der Bigfoot angefangen hat, das waren zwei. They took they made these feet and then they were running through the forest with these feet. Und die haben sich so Füße gebastelt und sind damit durch den Wald gelaufen. So they would, you know, bring attention to their part of the world, you damit know. Sie ja da ein bisschen auf medienwirksam ihren Teil der Welt. But with Nebuchadnezzar it was a real thing. Aber Nebukadnezar war eine wahre and Sache. When God brought him out of it, und wie Gott ihn wieder herausgebracht he made hat, this statement, hat er Folgendes gesagt. That God knows how to humble proud. Dass Gott weiß, wie man den Stolzen demütigt. The proudest thing we can do is go into sacrifice. Das Stolzeste, was du machen kannst, ist in diesen Opfermodus where fallen. I see my service to the Lord, wo ich meinen Dienst für den Herrn as something that he reckons against my sin. Als etwas betrachtet, das der Herr mir gegen meine Sünde anrechnen würde. And this causes me to never become broken. Und das bringt mich dazu, nie gebrochen zu sein. Because I'm always looking at what I do for God, weil ich immer das ansehe, was ich für Gott tue. Rather than seeing what I do for God as the fruit of mercy, statt dass mein Dienst die Frucht der Barmherzigkeit ist. And if I focus on what I do, und wenn ich mich auf das konzentriere, was ich tue, and see it as something that will recompense what I, the bad I do, und das irgendwie als Ausgleich sehe für das Schlechte, well, I'm not so bad. Look what I do. Dann bin ich gar nicht so schlecht. Sieh mal alles, sieh mal das, was ich vollbringe. And God says, wow. Und Gott sagt, Wahnsinn. To show mercy, Barmherzigkeit is better than sacrifice. Ist viel besser als Opfern. To be a merciful person. Eine barmherzige Person to just be broken before, why don't you just be broken before God? Warum bist du nicht einfach gebrochen vor Gott? And forget about what you're doing. Vergiss das Ganze, that's was du fruit. Tust. Das ist nur Frucht. Don't bring that in and measure it. Bring das nicht rein und just miss be ab. Broken before the Lord. Sei einfach gebrochen vor dem Herrn. And say, blessed are the poor in spirit. Und sag einfach, selig sind die Armen im Geiste. The kingdom of heaven. denn ihrer ist das Himmelreich. And blessed are the merciful, und selig sind auch die Barmherzigen, for they shall receive mercy. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. And just to close, James 2:13. Und im Schließen, Jakobus 5:13. Says mercy rejoices over judgment. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. God will show mercy to the merciful. Gott wird Barmherzigkeit dem Barmherzigen erweisen. But to those who show no mercy, aber denen, die nicht barmherzig sind, he will show no mercy. Wird auch er nicht barmherzig gegenüber sein. Und wenn Gott sich einmal dazu entschließt, nicht barmherzig we're zu sein, talking about having serious problems. Dann haben wir ernste Probleme. When God decides to humble the proud, wenn Gott sich entscheidet, den Stolzen zu demütigen, and your name comes up in und, dein computer, und dein Name erscheint da im Computer, imagine you're down here like kannst du dir vorstellen, du bist hier unten, living your life, driving your car, lebst dein Leben, fährst dein Auto, and all the angels are kind of huddled around God, who's next, und alle Engel sind so um Gott herum, so wer ist der nächste, and your name comes right across, dann kommt auf einmal dein Name zum Vorschein, the angels are like, oh man, und alle so, oh nein, oh boy, wouldn't want to be in this person. And then also, you're just in seiner Position möchte ich jetzt nicht sein. Und having a good time in your sacrifice and identifying und du hast Spaß und du bringst Opfer with your religious system and how identifizierst dich mit deinem religiösen System, wie super gut du bist und how unbroken you are because ungebrochen du bist, you're so good weil du so gut bist, and God has a plan and the angels are like, oh boy. Gott hat so einen Plan und die Engel denken sich, oh nein. Oh boy, oh boy, oh boy. And then it starts to unveil. Und dann offenbart sich das Ganze. Isn't it wonderful? We are all in the same boat. Aber ist es nicht toll, dass wir alle im gleichen Boot sitzen? We all have areas. Wir alle haben Bereiche. We would all walk by this guy. Wir würden alle vielleicht an diesem Menschen vorübergehen. We wouldn't see him. Wir würden ihn nicht sehen. And we all come to the place one way or another. Und wir kommen jeder an diese Kreuzung. Where we say, be merciful to me, wo wir sagen, sei barmherzig mir gegenüber, the sinner, dem Sünder. Amen. Amen. Father, thank you for this evening. Vater, danke für diesen Abend. Thank you that you show mercy, dass du Barmherzigkeit gezeigt hast, to the merciful, dem Barmherzigen. And that all of us can be merciful. Und dass wir alle barmherzig sein können. By spending a minute before your throne, wenn wir eine Minute vor deinem Thron verbringen. In thankfulness, in Dankbarkeit. For all that you've done. Für all das, was du getan hast. Thank you, Lord God. Danke, Herr Gott. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unseren Herzen. Thank you for those listening on the website. Für die zuhören auf der Website. Bless their families. Die Familien segne. Thank you for all of them. Danke für sie alle. We ask in Jesus' name. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.